Deutschlandfunk. Hey, in diesem Podcast begeben wir uns auf eine Zeitreise durch Deutschland zwischen 1918 und 1959. Das sind die Jahre, die der Literaturwissenschaftler Viktor Klemperer in seinen Tagebüchern festgehalten hat. Das hier ist die fünfte Folge. Wir befinden uns im Jahr 1933. Die Weimarer Republik ist gescheitert und wird durch die menschenverachtende Diktatur des Nationalsozialismus ersetzt. Ich bin Leonie Schöler. Ich bin Journalistin und Historikerin und begleite euch als Host durch jede Folge. Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959. 30. Januar, Hitler Kanzler. Noch zittert man nicht um sein Leben. Krieg wird jetzt in den verschiedensten Kreisen für wahrscheinlich gehalten. Ich empfinde eigentlich mehr Scham als Angst. Scham um Deutschland. Folge 5. Alles duckt sich. In vielen deutschen Universitätsstädten gibt es heute Gedenktafeln, die an eine breit angelegte Kampagne der Nationalsozialisten erinnern. Wieder den undeutschen Geist. Das war der Slogan, mit dem 1933 in ganz Deutschland die Bücher von politischen Oppositionellen und jüdischen SchriftstellerInnen verbrannt wurden. Werke unter anderem von Thomas Mann, Rosa Luxemburg oder auch Erich Kästner. Es wurden Zehntausende Romane, Sachbücher und Gedichtbände aus den Bibliotheken gerissen, aufgestapelt und angezündet. Buch um Buch warfen die Männer der Sturmabteilung in die Flammen. Außerdem, im Mittelpunkt der weltanschaulichen Schule stehe eine auf die nationalsozialistische Idee gegründete totale Wissenschaft von Volk und Staat. Eine der ersten Bücherverbrennungen in Deutschland fand am 8. März 1933 in Dresden statt. In der Stadt also, in der Viktor Klemperer seit 1920 als Professor der Romanistik an der Technischen Hochschule tätig war. In der letzten Folge haben wir die Sorgen gehört, mit denen Klemperer den Aufstieg des Faschismus in Deutschland beobachtet. Privat wie beruflich läuft es bei ihm rund. Aber politisch geht es bergab. Der wachsende Antisemitismus und die rechte Radikalisierung, die er gegen Ende der Weimarer Republik beschreibt, münden 1933 in der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Es gibt Fotos und Videos von den Bücherverbrennungen, die man als Sinnbild für diese Machtübernahme sehen kann. Denn quasi sofort gingen die Nazis dazu über, alles Kritische, alles andere zu zerstören, um das öffentliche Leben gleichzuschalten. Die juristische Grundlage dafür bietet das sogenannte Ermächtigungsgesetz. Der erste Schritt in die Diktatur. Blut und Rasse werden wieder zur Quelle der künstlerischen Intuition. Es wird dabei die Aufgabe der Regierung der nationalen Erhebung sein, dafür zu sorgen, dass gerade in einer Zeit beschränkter politischer Macht der innere Lebenswert und der Lebenswille der Nation einen umso gewaltigeren kulturellen Ausdruck findet. Teil dieser Gleichschaltung ist es, Jüdinnen und Juden aus dem öffentlichen Dienst zu entlassen. Das betrifft Viktor Klemperer zunächst noch nicht, weil er bereits als junger Mann zum Protestantismus konvertiert war. Aber an seinen Berichten merkt man, dass ihm bewusst ist, das kann sich noch ändern. Wir hatten in früheren Folgen dieses Podcasts bereits die eine oder andere korrekte Zukunftsprognose von Klemperer. Und hier verhält es sich nicht anders. Übrigens nicht nur in Bezug auf seine eigene Zukunft. Sehr spannend finde ich in diesem Kontext seine Ausführungen zu Israel und Palästina. Klemperer hatte ja bereits in den 1920ern beschrieben, wie sich viele seiner jüdischen Bekannten dem Zionismus zuwenden. Oft in Reaktion auf die antisemitischen Anfeindungen, die sie erleben müssen. Ihre Hoffnungen richten sich auf einen jüdischen Staat, in dem sie endlich sicher sind, nach immer wiederkehrendem Trauma und Verfolgung. Mit der Machtübernahme der Nazis planen immer mehr Jüdinnen und Juden, nach Palästina auszuwandern und den Staat Israel aufzubauen. Klemperer lehnt das ab. Der Zionismus sei eine nationalistische Antwort auf den Nationalismus. Er fühle mit den Arabern, denen ihr Land abgekauft wird. Ich muss nicht betonen, wie aktuell diese Debatte ist. An diesen Stellen in Klemperers Tagebüchern zeigt sich einmal mehr,